Und ein Glas Likör. Ach, ach, so gut zusammen. Eine neue Tango-Klasse und ein Glas Likör. Das setzt mein Herz in Flammen. Doch eine Kleinigkeit fehlt noch dazu. Und diese Kleinigkeit, mein Schatz, bist du, nur du. Eine neue Tangoflasche und ein Glas Likör. Sag an, mein Herz, was willst du denn noch mehr?